Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 856 an Schiller. Ihre Sorgfalt für die Iphigenie danke ich Ihnen zum allerbesten. Künftigen Sonnabend werde ich am Schauspielhause anfahren, wie ein anderer Jenenser auch, und hoffe, Sie in Ihrer Loge zu treffen. Über den Alakos bin ich völlig Ihrer Meinung, allein mich dünkt, wir müssen alles wagen, weil am Gelingen oder Nicht-Gelingen nach außen gar nichts liegt. Was wir dabei gewinnen, scheint mir hauptsächlich das zu sein, dass wir diese äußerst obligaten Silbenmaße sprechen lassen und sprechen hören. Übrigens kann man auf das Stoffartige Interesse doch auch was rechnen. Im Ganzen geht es mir hier sehr gut, und es würde noch besser gehen und werden, wenn ich meinen Aufenthalt noch einige Wochen hinausdehnen könnte. Leben Sie recht wohl, richten Sie sich immer besser ein und gedenken unser. Jena am 9. Mai 1802. Ich wünsche, dass beikommender Band Sie nicht von einer andern Seite her schon heimgesucht habe, damit Sie diese gereimte Tollhaus-Produktion zuerst als ein Kuriosissimum durch meine Hand erhalten. So einen auf der äußern Form des nächstvergangenen, sich herumdrehenden Wahnsinn habe ich doch noch nicht gesehen. Doch wer will ein Wort für so eine Erscheinung finden? Geh!